Gebaut ein altes Försterhaus, nur ein langer, schmaler Pfad ihn führt, und es vergeht kein Tag, auch wenn es stürmt und schneit, an dem nicht 100 Kinder um das Haus versammelt sind, denn hier wohnt seit vielen, vielen schon der Onkel Golle und sein Mütterlein. Der Onkel Golle, Golle, Golle und die Olle, Olle, Olle haben alle Kinder gern. Onkel Golle, Golle, Golle und die Olle, Olle, Olle sind für Kinder wie zwei gute Sterne. Ja! Und frei stehen die beiden auf und wünschen guten Tag. Alle Tiere kommen schnell herbei und später spielen sie, bis das es dunkel wird, mit allen Kindern, die in Scharen hier versammelt. Erzählen ihnen alte Märchen auch und sagen, dass die Welt so schön sein kann.